Okay, turn to 2 Peter chapter 3. Blättert zum 2. Petrus 3. And Jeremiah chapter 5. Und Jeremia Kapitel 3. And let's pray. Und dann wollen wir beten. Father in heaven, thank you for your word tonight. Vater im Himmel, danke für dein Wort heute. For your kingdom that is coming. Für das Königreich, das kommen wird. Thank you for giving your life for us. Danke, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. That we could be saved. So dass wir Errettung finden. Quicken us tonight, I pray. Erfrische uns heute Abend. Even darum more, bete ich. I pray. Noch mehr, darum bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, I want to welcome you if you're listening on the website. Und ich möchte auch noch diejenigen begrüßen, die auf der Internetseite zuhören. And we are in Jeremiah chapter 5 tonight. Wir sind heute bei Jeremia Kapitel 5. I just came back from America. Ich bin gerade aus Amerika zurückgekommen. One of the many things that struck me. Und eines der vielen Dinge, die mich dort berührt haben, was that since September 11th, dass dort seit dem 11. September nothing has happened. Nichts passiert ist. And a lot could have happened. Aber vieles hätte passieren können. We have a video we want to show you in the coming days. Wir haben ein Video, das wir euch in den kommenden Tagen zeigen. It's about the Al-Qaeda network. Da geht's das Al-Qaeda-Netzwerk. You know that September 11th was talked about on the streets of Jerusalem before it happened. Ihr wisst, dass über den 11. September auf den Straßen Jerusalems bereits gesprochen wurde, bevor es noch geschah. If we look at Jeremiah chapter 5, wenn wir in das Kapitel 5 von Jeremia blicken, Vers 1, the Lord said to Jeremiah, da sagt der Herr zu Jeremia, roam to and fro through the streets of Jerusalem. Durchstreift die Gassen Jerusalems. And look now and take note. Seht doch und erkundet. And seek in her open squares. Und sucht auf ihren Plätzen. If you can find a man, if there is one who knows justice and who seeks truth. Ob ihr jemanden findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue sucht. Then I will pardon her. So will ich ihr vergeben. Jeremiah, I want you to go through the city. Jeremia, ich möchte, dass du durch die Stadt ziehst. I want you to do a thorough search. Ich möchte, dass du da aufrichtig suchst. You find one person for me in the whole city. Finde für mich eine Person in der ganzen Stadt, who loves their neighbor as themselves. Der seinen Nächsten so liebt wie sich selbst. Who lives according to my word. Der gemäß meines Wortes lebt. Just one. Und zwar nur einen. I promise you, und ich verspreche dir, I will not judge the city. Ich werde diese Stadt nicht richten. Just one. Nur einen. Just one. Nur einen. He could not find one person. Er konnte auch nicht nur einen einzigen finden. Do you know why nothing has happened since September 11th? Wisst ihr, warum nichts geschehen ist seit dem 11. September? Because people are praying. Weil Leute beten. Because there's more than just one. Weil es da mehr als nur einen gibt. Person who is rightly related to the Lord. Der mit dem Herrn auf rechte Weise geht. It doesn't mean nothing will happen. Das heißt nicht, dass nichts passieren wird. It means the day is coming when God finds no righteous person that all hell will break loose. Es bedeutet, dass der Tag kommen wird, wo Gott keinen einzigen Gerechten finden wird und es wie in der Hölle zugehen wird hier. We all know about the rapture of the church. Wir alle wissen von der Entrückung der Gemeinde. 1. Thessalonians chapter 4. 1. Thessalonicher 4. 1. Corinthians chapter 15. 1. Korinther 15. When the Lord will descend from heaven. Wenn der Herr vom Himmel herabkommen wird. And he will evacuate the church. Und er wird die Gemeinde hinwegnehmen. It almost sounds unbelievable. Es klingt fast unglaublich. But it's stated black and white in the New Testament. Aber es ist im Neuen Testament auf schwarz auf weiß festgehalten. If we watch this tape, you'll find out that the Al-Qaeda network is very strong. Wenn ihr euch dieses Video ansieht, dann werdet ihr sehen, dass dieses Al-Qaeda-Netzwerk sehr stark ist. They are strengthening themselves. Die stärken sich selbst. But nothing can happen. Aber nichts kann passieren. Until God says okay. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott das Zeichen dafür gibt. I was reading a book on the way back. Auf meinem Nachhauseweg habe ich ein Buch gelesen. I heard about it on the radio station. Ich habe davon im Radio gehört. It says that da heißt es, Islam has no problem directly with Christianity. Da heißt es, der Islam hat kein Problem direkt mit dem Christentum. It has a problem with the secularism of the West. als the secularism of the West. Mit dem Säkularismus des Westens. The arrogance of the West. Nämlich die Arroganz des Westens. And the intolerance of Islam. Und die Intoleranz des Islam. Is like water and oil. Das ist wie Wasser und Öl, also Wasser und Feuer. And the West has become arrogant. Und der Westen ist arrogant geworden. And Islam is intolerant. Und der Islam ist intolerant. You put these two together. Bring die zweimal zusammen. Do you know that right now in America there's a big struggle? Wisst ihr, gerade jetzt in Amerika läuft da eine große Diskussion ab. Atheists are using the Constitution. Die Atheisten benutzen die Verfassung, to defend their freedom. Um ihre Freiheit zu verteidigen. And the pledge of allegiance to the flag. Und das Gebundensein an die Flagge, an die Nationalflagge. I will demonstrate it. Ich werde das kurz demonstrieren. When we were little children, we all stood in a line. Als wir kleine Kinder waren, da standen wir alle in einer Reihe. Every morning before school. Jeden Morgen vor der Schule. And two of the older boys would raise the American flag. Und zwei der älteren Jungs, sie hissten die Fahne, die amerikanische. And when it got to the top, und wenn sie oben war auf der, we would all put our hands over our heart. Dann haben wir alle unsere Hände hier ans Herz gelegt. And we would say, und dann sagten wir, I pledge allegiance to the flag. Ich verpflichte mich zu dieser Fahne. Of the United States of America. Von der Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika. And to the Republic, und zur Republik, for which it stands, wofür diese Fahne steht, one nation, eine Nation, under God, unter Gott, indivisible, undividable, unsichtbar, untrennbar, with liberty, mit Freiheit and justice, und Gerechtigkeit for all. Für alle. That prayer is now illegal. Und dieses Gebet ist nun illegal. That allegiance is now illegal in many states. Also diese this pledge. Diese Hinwendung ist jetzt illegal. Because atheists, weil Atheisten, are using the freedom, diese Freiheit benutzen, that men and women have given their lives, nämlich dass Männer und Frauen ihr Leben gelassen haben, Christians, Christen, to purchase, um and many others to buy, yeah, to purchase. Yeah. They are using this liberty, und sie benutzen diese Freiheit, for themselves. Für sich selbst. Because that pledge, und wegen dieser Aussage, wegen whatever, dieser Sache, ja, wegen diesem Schwur, danke. Yeah. Because it says under God. Weil es da heißt unter Gott. That bothers people. Das stört die Menschen. That bothers them so much. Das stört sie so sehr. That they are making a big issue out of this. Dass sie da eine Riesensache daraus machen. And they're using freedom to remove that. Und sie benutzen die Freiheit, um das wieder wegzubringen. Because they don't believe that there's a God. Weil sie nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt. Because as an atheist, they claim that they can prove that there is no God. Weil als Atheisten beanspruchen sie, beweisen zu können, dass es keinen Gott gibt. Prove that there's no God. Sie beweisen, dass es keinen Gott gibt. Wow. I'd like to see their evidence. Ich würde gerne ihre Beweise sehen. See, there's no atheists in the world. Es gibt keine Atheisten. There's only pseudo-atheists. Es gibt nur so Pseudo-Atheisten. The Bible doesn't talk about atheists. Die Bibel spricht nicht von Atheisten. The Bible talks about fools. Die Bibel spricht von Narren. In Psalm 14 it says the fool has said in his heart there's no God. Im Psalm 14 heißt es, der Dummkopf hat gesagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. The judgment of God is coming. Das Gericht Gottes wird kommen. Just like it came in the days of Noah. So wie es in den Tagen Noahs kam. We are not headed toward a better society. Wir bewegen uns nicht hin auf eine bessere Gesellschaft. The Christianity we see in America is so threatened. Die Christenheit, wie wir sie in Amerika erleben, ist so bedrohlich. Secularism is growing. Der Säkularismus, die Verweltlichung, sie wächst. In Europe, the church hardly exists. In Europa, da existiert die Gemeinde kaum. How do you know a sect in Europe? Wie erkennst du eine Sekte hier in Europa? This is what I was told. Mir wurde Folgendes gesagt. It's very easy. Es ist sehr einfach. A sect will always talk about Jesus. Eine Sekte wird immer über Jesus sprechen. So how do you go door to door? Also wie machst du das dann, wenn du von Tür zu Tür gehst? How do you introduce yourself to someone? Wie stellst du dich einfach jemanden vor? If you use the name Jesus, you're a sect. Wenn du den Namen Jesus benutzt, bist du eine Sekte. The Lord's coming back. Der Herr wird zurückkehren. We don't know if this is our last year. Wir wissen nicht, ob das hier unser letztes Jahr ist. I want this year by the grace of God. Ich möchte, dass dieses Jahr durch die Gnade Gottes. You see, I always count my year from July to June. Ich rechne mein Jahr immer vom Juli bis zum Juni. From conference to conference, that's my year. Konferenz zu Konferenz, das ist mein Jahr. This is my new year. Das ist mein neues Jahr jetzt. This is New Year's Day for me. Heute ist Neujahrstag für mich. And I want my life to count more than it ever counted in. Möchte, dass mein Leben mehr zählt als jemals zuvor. One person makes a difference. Ein einziger macht den Unterschied aus. When the rapture of the church comes, wenn die Entrückung der Gemeinde stattfinden and wird, the Lord descends and calls his church home, wenn der Herr erscheinen wird und seine Gemeinde zu sich rufen wird. The New Age already teaches this. In der New Age Philosophie wird das bereits gelehrt. The New Age is already predicting. Die sagen das bereits vorher. The new age is coming. Das neue Zeitalter wird hereinbrechen. Utopia in the world. Utopia in der Welt. We are headed toward a wonderful, wonderful future. Wir bewegen uns hin auf eine wunderbare Zukunft. There's only one problem. Gibt nur ein Problem. Do you know what that problem is? Und wisst ihr, welches Problem? Those fundamental evangelical Christians. Diese fundamentalen evangelikalen Christen. Christians, Christen, who believe what the Bible says. Die das glauben, was die Bibel sagt. And we're not fundamentalists in a bad sense. Wir sind nicht Fundamentalisten im negativen Sinne. Fundamentalist. Ich bin nicht ein Fundamentalist. I'm a Christian who has Jesus in his heart. Ich bin ein Christ, der Jesus Christus in seinem Herzen trägt. And they predict, aber die sagen voraus, that these people, dass diese Menschen, who believe in Jesus, die an Jesus glauben, will one day disappear, dass die eines Tages verschwinden werden. Because the cosmos will just, what's the word? Weil dieser Kosmos, no, the word is, pulverize them or they're gone. Der Kosmos wird sie irgendwie pulverisieren. Annihilate them. This is already being predicted. Also das wird schon vorhergesagt. Satan already has a lie. Satan hat bereits eine Lüge dafür. Just like in the days of Noah. So wie es zu den Tagen Noahs war. We as believers are holding back the judgment of God. Wir als Gläubige halten das Gerichtsurteil Gottes zurück. Look at 2 Peter chapter 3. Schaut zu 2. Petrus 3. And we'll just close. Und dann wollen wir abschließen. Let's start with verse 1. Fangen wir bei Vers 1 an. This is now, beloved, the second letter I'm writing to you, in which I am stirring up your sincere mind by way of reminder. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. That you should remember the words spoken beforehand by the holy prophets. Damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorhergesprochenen Worte and the commandment of the Lord and Savior spoken by your apostles. Und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes. Watch. Know this. Und passt auf nun. Zuerst wisst dies. First of all. Zuerst. That in the last days. Dass in den letzten Tagen. These are the last days. Dies sind die letzten Tage. Israel's back. Israel hat wieder einen Staat. There is war and rumor of war. Es gibt Kriege und Kriegsgerüchte. Who would ever, ever, ever, ever have imagined? Wer hätte sich jemals vorgestellt? The richest, most militarily powerful country in all of history. Dass die mächtigste, allermächtigste Militärmacht in der gesamten Geschichte could suddenly be brought to its knees. Plötzlich in seine Knie gehen würde. Wow. Who would have imagined that? Wer hätte sich das vorstellen können? Nobody before September 11th. Niemand. Niemand vor dem 11. September. And you know what? There's people praying. Wisst ihr was? Es beten Leute. Because the security is in Christ. Weil die Sicherheit in Christus liegt. Christ is our rock. Christus ist unser Fels. It's so incredible to me that somebody. Es ist für mich so unglaublich, dass jemand in this time in history zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte would make a fuss about the pledge of allegiance to the flag because it says under God. Sich über diesen Schwur da lustig macht, wo es heißt, dass es unter Gott geschieht. And nobody can do anything about it. Und dass niemand etwas dagegen unternehmen because kann. Because it's unconstitutional. Weil da geht's um die Verfassung. Well, here we are, verse 4. Nun, Vers 4. These people, I'm sorry, verse 3. In the last day, mockers will come. Also nochmals Vers 3. Da heißt es: In den letzten Tagen werden Spötter kommen. With their mocking. mit Spöttereien, following after their own lusts, die nach ihren eigenen Begierden wandeln, and saying, where is the promise of his coming? Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. For when they maintain this, denn denen, die dies behaupten, it escapes their notice that by the word of God the heavens existed long ago and the earth was formed out of water and by water. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. Through which the world at that time was destroyed, being flooded with water. Durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. And don't miss this. Und nun verpasst das nicht. But by his word, the present heavens and earth are being reserved for fire. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben. For the day of judgment, aufgehoben zum Tag des Gerichts and destruction of ungodly men. Und des Verderbens der gottlosen Menschen. But do not let this one fact escape your notice. Dies eine aber sah ich nicht verborgen. Beloved, that with the Lord one day is like a thousand years and a thousand years like one day. Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. The Lord is not slow about his promise. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. As some count slowness, wie es einige für eine Verzögerung halten. But is patient toward you. Sondern er ist langmütig euch gegenüber. Watch this. Und passt auf Folgendes. Not wishing for any to perish, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, but for all to come to repentance, sondern dass alle zur Buße kommen. That's what this week is all about. Und das geht's einfach in dieser Woche. That not one would come, that not one would perish, dass auch nicht einer verloren gehe. Anyone who perishes, jeder der verloren geht, made that decision, hat diese Entscheidung getroffen. God is not unfair. Gott ist nicht unfair. God has not destined people to hell. Gott hat nicht Leute für die Hölle vorherbestimmt. The Holy Spirit is active in every person's life. Der Heilige Geist arbeitet in jedem Leben. In John chapter 16, in Johannes 16, the pre-salvation work of the Holy Spirit, die der Errettung vorausgehende Arbeit des Heiligen Geistes, convicting the world, der die Welt überführt. But the world is in unbelief. Aber die Welt, sie ist im Unglauben. And we are called as the church, und wir sind berufen als die Gemeinde, to preach the gospel, das Evangelium zu predigen, to get out there like Noah was out there, hinauszugehen, wie es der Noah auch tat. For 120 years Noah preached. 120 Jahre lang predigte Noah. Let's just close with this next verse. Lasst uns mit dem nächsten Vers abschließen. But the day of the Lord will come like a thief. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. In which the heavens will pass away with a roar. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Elements will be destroyed with intense heat. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst. And the earth and its works will be burned up. Und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Since all these things are to be destroyed in this way, da dies alles so aufgelöst wird, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness? Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? We won't read any further. Wir werden jetzt nicht weiterlesen. If all these things are to be, wenn all diese Dinge kommen werden, what sort of people are we to be? Welche Art von Leute müsst ihr dann sein? In holy conduct, in heiligem Wandel and godliness, und in Gottseligkeit. That means a lifestyle. Das spricht von einem Lebensstil. That means behavior. Das ist die Art und Weise, wie wir leben. That is different than the world. Die sich unterscheidet von dem der Welt. Behavior that is reflects the word. Verhalten, das das Wort widerspiegelt. And we're so different. Und wir sind so unterschiedlich. The world would never do this. Die Welt würde sowas nie tun. The world would never worship. Die Welt würde niemals anbeten. The world doesn't congregate like we do. Die Welt versammelt sich nicht so, wie wir es tun. Holy conduct, heiliges Verhalten, godliness, Gottseligkeit. That means I walk with God. Das bedeutet, ich gehe mit Gott. Holy conduct, heiliger Wandel. Do you know if I stop meditating in my Bible, wenn ich aufhöre, in meiner Bibel nachzusehen, no matter how moral I think I am, ganz gleich, wie moralisch ich mich halte. My conduct is no longer holy. Dann ist mein Verhalten nicht länger heilig. Holy conduct. Heiliges Verhalten. Means that I am the result. Bedeutet, dass ich das Ergebnis of fellowshipping with the Lord. Von Gemeinschaft mit dem Herrn bin. Fellowshipping with His Word. Und zwar Gemeinschaft mit seinem Wort. It's not enough just to come to church. Es genügt nicht, in die Gemeinde alleine zu kommen. Coming to church is just a rallying together. In die Gemeinde zu kommen, das bedeutet einfach, sich hier zu versammeln. But I've got to feed myself. Aber ich muss mich selbst ernähren. Teenagers. Jugendliche need to be so careful. Müssen so sehr Acht geben. Our teenagers, unsere Teenager, are such a powerful force. Sind solch eine machtvolle Kraft. He said to Jeremiah, if you find one. In Jeremia heißt es, wenn du nur einen findest. It says in Genesis that Enoch walked with God. In 1. Mose heißt es, Enoch wandelte mit Gott. Just one. Einer nur. And then God said to Noah, you are the only one I find. Und dann sagt Gott zu Noah, ich bin der einzige, den ich gefunden habe. Du bist der einzige, den ich gefunden habe. Just one. Nur einer. God found one and he made an ark. Gott hat einen gefunden und der hat den Ark gebaut. Listen to me. Hört mir zu. We're in an unbelieving world. Wir leben in einer ungläubigen Welt. Don't be discouraged. Aber seid nicht ermutigt. Don't reflect the world in their unbelief. Und spiegelt die Welt nicht wieder in ihrem Unglauben. Take a stand for the word. Sondern tretet ein für das Wort. Be that one. Seid dieser eine. You be Noah. Ihr seid der Noah. Be different. Seid unterschiedlich. Have your conduct be holy. Habt heiliges Verhalten. Don't be afraid to be the only one in a crowd that says, excuse me, but I believe. Und seid nicht, habt keine Angst davor, in einer Menge der Einzige zu sein, der dann sagt, entschuldigen Sie, aber ich glaube. Does anyone in this class believe in God? Glaubt hier irgendjemand an Gott? Does anyone? Irgendjemand? I do. Ja, ich. I do. Ich glaube. Be the only one. Seid der eine. Be the only one on the job. Seid der eine bei eurer Arbeit. Unbelievers everywhere. Ungläubige überall. Remember Noah. Erinnert euch an den Noah. He walked with God. Er wandelte mit Gott. Walk with God. Wandelt mit Gott. If these things are to be, wenn diese Dinge kommen sollen, walk with God. Wandelt mit Gott. If you are a teenager and you're in school, wenn du ein Teenager bist und du bist in der Schule, and your professor doesn't believe in God, und dein Lehrer glaubt nicht an Gott, and the students don't believe in God, und die Schüler glauben nicht an Gott, then you be the first one. Dann sollst du der Erste sein. And you walk with God. Und du wirst mit Gott wandeln. And you be proud of God. Und du wirst stolz sein wegen and don't Gott. Be ashamed of the cross. Und seid aber nicht, schämt euch da nicht wegen Jesus dieser Sache. Jesus was not ashamed of us when he hung there naked. Jesus schämte sich nicht wegen uns, als er da nackt hing. When they could see his private parts. Als sie da seine Geschlechtsorgane sehen konnten. When all of your muscles. Wenn all deine Muskeln. Everything would let go. Alles da einfach ja fließt. When the urine would come out. Wenn er urinieren musste. When you would go out the backside. Wenn es auch ja. The most humiliating. Einfach das demütigendste. Absolutely humiliating thing that could happen to a person. Das demütigendste, was einem Menschen passieren kann. To be spit upon. Dass auf ihn gespuckt wurde. And mocked. Dass über ihn gespottet wurde. And he would be the one. Und er war der eine. And he would hang there. Und er hing dort. Alone. Alleine. For us. Für uns. Be the one. Seid der eine. Be the one on your job. Seid der eine bei eurer Arbeit. You be the one on your job who is not sensual. Ihr seid der eine, der nicht sinnlich reagiert. Don't dress bei eurer like Arbeit. The world. Nicht einfach wie die Welt. You be the one who's modest. Seid der eine, der bescheiden ist. Oh, who are you? Susie, sacred? Wer bist denn du? Die heilige Susanne? I'm sacred because Jesus has made me sacred. Ich bin heilig, weil Jesus mich heilig gemacht hat. And he's coming back. Und er wird zurückkommen. And I'm no better than you. Und ich bin nicht besser als du. But I've received him. Aber ich habe ihn angenommen. Be the one. Seid der eine oder die eine. Be the one. Seid der eine. Enoch walked with God. Enoch wandelte mit Gott. Be the one that Jeremiah would have found in Jerusalem. Seid der eine, den der Jeremia gefunden hätte in Jerusalem. Lord, I've looked everywhere. Herr, ich habe überall geschaut. And I found one. Und ich habe einen gefunden. She's a teenager. Sie ist eine Teenager, ein Jugendlicher. And she loves you. Und sie liebt dich. I found one. Ich habe sie gefunden. Ich habe einen Will gefunden. You spare the city? Willst du die Stadt verschonen? I found one. Ich habe einen gefunden. I'll spare the city. Ich werde die Stadt verschonen. Judgment is coming. Das Gerichtsurteil wird kommen. But it will not come. Aber es wird nicht kommen. As long as the church is present. Solange die Gemeinde hier ist. But while we are here. Aber während wir hier sind. Let's give the devil a punch in the nose. Dann wollen wir dem Teufel eine auf die Nase Let's verpassen. Be the one. Wir wollen der eine sein. Let's be different. Lasst uns Unterschied ausmachen. Watch your language on the job. Passt auf mit den Worten, die ihr bei eurer Arbeit sagt. Watch your language at home. Passt auf mit der Sprache, die ihr sprecht zu Hause. Meditate day and night in the Word. Und sinnt nach über die Bibel, Tag und Nacht. Carry your Bible with you sometimes. Nehmt eure Bibel mit euch manchmal. Be afraid of it. Carry your Bible. Habt keine Angst, nehmt sie mit euch. Open it up on the U-Bahn. Öffnet eure Bibel in der U-Bahn. I'm the one. Ich bin der eine. Here I am. Hier bin ich. I'm the one Jeremiah was looking for. Ich bin der eine, nachdem der Jeremia Ausschau gehalten hat. Open up your Bible and just wave it around a little bit. Öffnet eure Bibel und schwenkt sie vielleicht ein bisschen so. Put it down and smile. Und dann legt sie wieder nieder und lächelt. And have a good time. Und genießt einfach die Zeit. And let people look at you. Und lasst die Menschen euch ruhig anstarren. Because you're the one. Weil ihr seid der eine. And be proud of that. Und seid stolz darüber. Mississippi, I believe it's Mississippi, the state. Ich glaube, in Mississippi ist es. They would not let that law pass in their state. Da ließen sie es nicht zu, dass dieses Gesetz Wirklichkeit wurde. And they stood. Und sie standen da. And they pledged allegiance to the flag. Und sie äußerten nach wie vor diesen Schwur gegenüber der Fahne. And they said under God. Und sie sprachen diese Worte aus unter Gott. And everyone applauded and they went. They celebrated. Jeder applaudierte dabei und sie feierten das. The one state. Dieser eine Staat. Maybe two. Vielleicht zwei. But be the one, please. Aber bitte, seid dieser eine. Walk with God. Geht mit Gott. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Time is short. Die Zeit ist kurz. And whether it's a year, und ob es nun ein Jahr dauert, or 20 years, 20 Jahre, or 50 years, oder 50 Jahre. Enoch walked with God for 300 years. Enoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Father, we want to walk with you in a way we've never walked before. Vater, wir möchten mit dir wandeln, so wie wir es noch niemals zuvor taten. Whether we're a teenager, ob wir jetzt Jugendliche sind, or whether we're in retirement, oder ob wir schon in Pension sind, it makes no difference. Kein Unterschied. Whether we're single or have five children, ob wir alleinstehend sind oder mit fünf Kindern. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for your grace. Wir danken dir für deine Gnade. And if there's someone here tonight, wenn da heute Abend jemand hier ist, that does not know you, der dich nicht kennt, if you don't know the Lord tonight, wenn du heute Abend den Herrn nicht kennst, if you've not put your faith in him, wenn du deinen Glauben noch nicht auf ihn gesetzt hast, pray with me. Dann bete mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Say, dear God in heaven, sage, lieber Gott im Himmel, I believe, ich glaube, in the death, an den Tod, the burial, die begraben sein und die Auferstehung of Jesus Christ. Von Jesus Christus. I may not understand it perfectly. Ich verstehe das vielleicht noch nicht völlig. But I put my faith in what you've done. Aber ich will meinen Glauben in das setzen, was du getan hast. Shed your blood for me. Dass du dein Blut für mich vergossen hast. I'm a sinner. Ich bin Sünder. No doubt about it. Kein Zweifel. Forgive me. Vergib mir. I want to be in your kingdom. Ich möchte in deinem Königreich sein. I don't want to live in unbelief. Ich möchte nicht im Unglauben leben. I want to walk with you. Ich möchte mit dir wandeln. Raise your hand tonight if you're here. Wenn da jemand ist heute Abend, dann heb bitte deine Hand. Is there one person tonight? Ist da eine einzige Person just heute Abend? One eine, that wants to receive the Lord tonight. Die den Herrn Jesus empfangen möchte. For the first time. Zum allerersten Mal. A teenager. Ein Teenager, a visitor, ein Besucher, a child, ein Kind. Is there one tonight? Ist da jemand heute Abend? Just lift your hand up. No one's looking. Dann heb deine Hand. Es wird niemand schauen. Just one. Nur einer. Father, we pray. Vater, wir beten. For this week. Für diese Woche. That you would strengthen us on the street. Dass du uns Kraft gibst auf der Straße. To give us great joy. Dass du uns große Freude and excitement. Gibst. Und to share your word. Dein Evangelium mitzuteilen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.